2-2. Wie ist Ihr Name? Hallo, mein Name ist Cem Gül. Und woher kommen Sie? Aus der Türkei. Und wie heißen Sie? Mein Name ist Anna Sanchez. Ich komme aus Chile. Und wer ist das? Das ist Herr Tang. Er kommt aus China.